Na, verehrter Mr. Shatterhand, endlich ausgeschlafen, sein Engelchen geträumt. Jetzt spielt Old Webble diese Rolle weiter. Als Racheengel natürlich, ist klar. Auch zu einem solchen Engel reicht es bei euch nicht. Seid nicht so frech, sonst ziehe ich eure Fesseln so fest, dass euch die Frechheit vergeht. Für meine Gutmütigkeit es nicht zu tun, könnt ihr mir eigentlich einen kleinen Gefallen erweisen. Ist klar, dass ihr jetzt bald ins Jenseits abreisen werdet. Werde euch dabei behilflich sein. Hätte nun aber gar zu gern gewusst, wie es da drüben ist. Wollt ihr mir nicht einmal als Geist oder Gespenst erscheinen, um ihr Auskunft zu geben? Gern. Werde sogar noch mehr tun. Werde noch vor meinem Tode über euch kommen. Und zwar so, dass ihr gleich 1000 Gespenster auf einmal sehen sollt. Einverstanden, Mr. Shatterhand. Schwatzt doch nicht so lange unnützes Zeug mit Shatterhand. Wendet euch an Winnetou. Er ist der Mann, den wir brauchen. Oh, nur langsam, Mr. Reddy, langsam. Alles zu seiner Zeit, ist klar. Ihr mit euren albernen Sprüchen. Mr. Winnetou. Die Sache ist nämlich die, wir haben ein Geschäft mit euch vor. Hoffentlich macht ihr mit. Was für ein Geschäft, meint das Bleichgesicht. Will es kurz machen. Old Webble will sich an Old Shatterhand rächen. Er forderte uns auf, ihm behilflich zu sein. Er versprach uns Gold, viel Gold dafür. Er sagt, Mr. Winnetou, ihr wüsstet bestimmt viele Stellen, wo Gold zu finden ist. Es gibt rote Männer, die solche Plätze kennen. Sie verraten sie nicht. Wenn man sie aber zwingt? So sterben sie lieber. Hört, Mr. Winnetou, es handelt sich nicht nur um euch. Old Shatterhand muss sterben. Wir haben es Old Webble versprochen, uns nicht in seinen Handel mit ihnen zu mischen. Aber euch und die anderen könnt ihr dadurch retten, dass ihr uns einen guten Platz nennt, wo wir Gold finden. Nun? Die Bleichgesichter werden kein Gold bekommen. Du weigerst dich also, eine solche Stelle zu verraten? Winnetou weiß, dass es in Colorado eine große, reiche Goldader gibt. Aber er kann euch nicht zu ihr führen, weil ihm ihre Lage nicht bekannt ist. Zum Teufel, das sollen wir glauben? Winnetou trachtet nicht nach dem Besitz des Goldes. Also hat er Old Shatterhand auch nicht nach dem Fundort gefragt. Was hat der damit zu tun? Er hat die Ader entdeckt. Sie gehört ihm. Was? Hört euch das an, Leute! Und wo liegt die Stelle? Am Eichhörnchenbach ungefähr. Winnetou selbst ist noch nicht dort gewesen. Und da gibt es wirklich Gold? Gutes Gold? Old Shatterhand brachte einige Probestücke davon mit. Es war reines Gold. Oh, reines Gold! Reines Gold? Probestücke? Wie groß? Wie groß? Bis zur Größe eines Taubeneis. Teufel nochmal! Da liegen ja Millionen, viele Millionen beisammen. Und die habt ihr liegen lassen? Warum hätten wir das Gold mitnehmen sollen? Was? Der fragt auch mal das. Warum? Hört ihr das, Leute? Da liegt eine riesenhafte Bonanza und die Rothaut fragt, warum sie das Gold... Der weiße Mann wundert sich. Old Shatterhand und Winnetou können sich doch jederzeit einige Taschen voll holen, wenn sie Gold brauchen. Wir wollten jetzt ja hinauf zum Eichhörnchenbach. Ah, ihr wolltet welches holen. Das haben wir uns doch gedacht, dass ihr aus einem ähnlichen Grund hinauf in die Berge wolltet. Aber du hast doch gesagt, dass du nicht weißt, wo die Bonanza liegt. So ist es. Mein Bruder Old Shatterhand hat sich die Stelle gemerkt. Das ist egal. Kann uns Winnetou nicht hinführen, so wird es eben Old Shatterhand tun. Mr. Reddy, daraus wird nichts. Der Kerl stirbt noch heute und hier ist klar. Habt ihr den Verstand verloren, alter Webbel? Wollt ihr auf die reiche Goldader verzichten? Die interessiert mich bei meinem Alter nicht so sehr. Aber meine Abrechnung mit Mr. Shatterhand interessiert mich. Wenn ich ihn heute nicht erledige, wird er ausreisen, ist klar. Das möchte ich sehen. Wir sind 20 Männer und nicht die Schlechtesten. Uns reißt keiner aus, den wir festhalten wollen. Schluss! Es bleibt dabei! Shatterhand führt uns! Und ich gebe das nicht zu. Glaubt ihr wirklich, dass ich danach fragen werde? Das hoffe ich. Sonst schieße ich ihm sofort eine Kugel in den Kopf. Dann hat aller Streit ein Ende. Hört zu. Wenn ihr den Mann auch nur leise anrührt, so habt ihr meine Kugel im Kopf, verstanden? Ist das eure Kameradschaft? Ja, das ist sie. Oder ist es kameradschaftlich von euch, wenn ihr uns um die Bonanza bringen wollt? Also gut. Aber ich werde mich bei der Überwachung Old Shatterhands nicht auf euch, sondern auf mich selbst verlassen. Ich habe nämlich ein unfehlbares Mittel, euch festzuhalten, verehrter Mr. Shatterhand. Ohne eure beiden Gewehre reißt ihr uns sicherlich nicht aus. Ich nehme sie an mich. Ohne sie seid ihr ja nichts wert. Höchstens diesen Fußtritt. Da! Das war euer Glück, Mr. Webbe. Was? Ich meine, dass ihr das nicht bei mir versucht habt. Du Fettkloß, du kriegst auch einen Tritt. Was? Bravo, Dicker! Da liegt Freund Webbe. Mit dem Kopf hat ihn der Dicke umgeschmissen. Hund, soll ich halt! Dich? Lasst die Leute in Ruhe. Wenn ihr sie nicht reizt, könnt ihr auch nicht aufs Kreuz fliegen. Nur Shatterhand gehört euch. Von den anderen lasst eure Pfoten. Ich kann mich nicht mit verletzten und zerschlagenen Leuten herumschleppen. Und jetzt, Boys, sucht die Pferde unserer Schützlinge zusammen. Hatte das mein Bruder Winnetou nicht großartig gemacht? Zunächst einmal hatte er mich durch seine List vor dem sicheren Tode bewahrt. Alles Weitere würde sich schon finden, bis zum Eichhörnchenbach war es noch weit.